Kapitel 10 Die Todeszüge nach Treblinka im August. In der Nähe von Lomase gab es nirgendwo einen Bahnhof, sodass man die Juden, die im Juni 1942 dort konzentriert worden waren, nicht so einfach deportieren konnte. Daher das Massaker vom 17. August. Im nördlichen Abschnitt des Distrikts Lublin wohnten die meisten Juden jedoch in den Orten Radzin, Lukow, Parchev und Mitschirjic, die alle in der Nähe von Bahngleisen lagen. So bestand von nun an der Beitrag, den das Reserve-Polizeibataillon 101 zur Endlösung leistete, im Wesentlichen nicht mehr in lokalen Massakern, sondern in der Räumung von Ghettos und der Deportation der Juden in das Vernichtungslager von Treblinka, das sich rund 110 Kilometer nördlich des Raziner Bataillons Hauptquartiers befand. Der erste Deportationszug nach Treblinka verließ Warschau am Abend des 22. Juli 1942 und traf am folgenden Morgen im Vernichtungslager ein. Ab da kamen täglich Judentransporte aus Warschau und dem umliegenden Distrikt an. Zwischen dem 5. und dem 24. August wurden auch ca. 30.000 Juden aus Radom und Kielce nach Treblinka geschafft. Obwohl die Tötungskapazität des Lagers bereits bis zum Äußersten ausgelastet war, beschloss Globocnik voller Ungeduld, nun auch mit den Deportationen aus dem nördlichen Abschnitt des Lubliner Distrikts zu beginnen. Als erstes sollte gegen die Juden vorgegangen werden, die in den Orten Parchev und Mitschirjic im Kreis Radzin wohnten und sich damit in der Mitte der Sicherheitszone des Reserve-Polizeibataillons 101 befanden. In Parchev war Steinmetz dritter Zug der zweiten Kompanie stationiert, allerdings ohne die Gruppe Bekemeyer, die nach Lomase abkommandiert worden war. Im Judenviertel, das man von der übrigen Stadt weder durch einen Zaun noch durch eine Mauer abgetrennt hatte, wohnten über 5000 Juden. Auch wenn das Ghetto bislang nicht abgeriegelt war, so litt die jüdische Gemeinde doch unter der üblichen Diskriminierung und Demütigung der deutschen Besatzung. Steinmetz konnte sich beispielsweise daran erinnern, dass bei der Ankunft seiner Männer die Hauptstraße bereits mit jüdischen Grabsteinen gepflastert war. Anfang August wurden in Parchev etwa 300 bis 500 Juden auf Pferdewagen verladen und unter Polizeibewachung in einen 5 oder 6 Kilometer entfernten Wald gefahren, wo sie an eine SS-Einheit übergeben wurden. Die Polizisten machten sich sofort auf den Rückweg, und da sie dabei keine Schüsse hörten, konnten sie später nicht genau sagen, was mit den Juden geschehen war. Aufgrund des Gerüchts, dass eine noch weit größere Deportation bevorstehe, flohen viele Juden aus Parchev in die Wälder. Die meisten befanden sich jedoch noch in der Stadt, als die erste und zweite Kompanie des Reserve-Polizeibataillons 101 zusammen mit einer hilfswilligen Einheit dort am Morgen des 19. August einrückten, nur 2 Tage nach dem Massaker von Lomase. Trapp informierte seine Leute, dass sie die Juden zu einer Bahnstation zu bringen hätten, die 2 bis 3 Kilometer außerhalb des Ortes lag. Er deutete dabei indirekt, aber unmissverständlich an, dass alle Juden, die für den Marsch zu alt oder zu schwach seien, an Ort und Stelle erschossen werden sollten. Während die zweite Kompanie das jüdische Viertel absperrte, führte die erste Kompanie die Durchsuchungsaktion durch. Am Nachmittag erstreckte sich dann eine lange Kolonne gefangener Juden vom Marktplatz bis zur Bahnstation. An jenem Tag wurden ungefähr 3000 der Parchever Juden deportiert. Einige Tage später wurde die ganze Aktion wiederholt, diesmal allerdings ohne die hilfswilligen Einheit, und nun kamen auch die noch verbliebenen 2000 Juden aus Parchev nach Treblinka. Die Polizisten können sich an keine besonderen Vorkommnisse bei diesen beiden Deportationen erinnern. Alles ging relativ reibungslos vonstatten. Es wurde nur wenig geschossen und bei der erstgenannten Deportation scheinen die beteiligten Hilfswilligen nicht so betrunken und brutal wie sonst gewesen zu sein. Wohl, weil so wenig Dreckarbeit zu leisten war, hielt man die Anwesenheit der Hiwis bei der zweiten Deportation nicht mehr für erforderlich. Zwar wussten die Polizisten in diesen Fällen nicht genau, wohin die Juden geschickt wurden und was mit ihnen geschehen würde, aber es war ihnen allen klar und bekannt, wie Heinrich Steinmetz später gestand, dass diese Aussiedlungen für die betroffenen Juden den Weg in den Tod bedeuteten. Wir ahnten, dass man die Juden in irgendwelchen Lagern umbringen würde. Das scheint die Männer vom Reserve-Polizeibataillon 101 jedoch kaum gestört zu haben, solange sie selbst am Morden nicht direkt beteiligt waren. Dabei war die Zahl der Opfer bei den Deportationen aus Parchew größer als bei den Massakern von Josefow und Lomase zusammen. Für die Polizisten galt offenbar aus den Augen, aus dem Sinn. Von den ganzen Vorgängen war manchen Männern aus Steinmetz Zug später noch am ehesten gegenwärtig, dass sie auf einer sumpfigen Wiese nördlich von Parchew Wachdienst geschoben hatten und den ganzen Tag über mit nassen Füßen hatten Posten stehen müssen. Weit besser war den Polizisten des Bataillons 101 der Abtransport von 11.000 Juden in Erinnerung, die am 25. und 26. August von Mieczyszcz nach Treblinka deportiert wurden. Das Ghetto von Mieczyszcz war im August 1942 das größte im ganzen Kreis Razin. Dort lebten 12.000 Juden im Vergleich zu 10.000 in Lukow und 6.000 in der Stadt Razin. Im Distrikt Lublin war die Ghettoverwaltung im Juni 1942 von den Zivilbehörden an die SS übergegangen, sodass die Aufsicht über die genannten drei Ghettos jetzt in der Hand von Männern lag, die vom Sicherheitspolizeiamt in Razin kamen. Genau wie in Isbica und Piaski im Süden des Lubliner Distrikts sollte auch Mieczyszcz zum Durchgangsghetto werden, in dem die Juden aus dem Umland gesammelt und dann nach Treblinka geschickt wurden. Damit Juden aus anderen Orten aufgenommen werden konnten, musste das Ghetto von Mieczyszcz regelmäßig geräumt werden. Die erste und umfangreichste dieser Räumungen wurde am 25. und 26. August gemeinsam von der 1. Kompanie, dem 3. Zug der 2. Kompanie und dem 1. Zug der 3. Kompanie des Reserve-Polizeibataillons 101 sowie einer hilfswilligen Einheit und der Raziner Sicherheitspolizei vorgenommen. Bei der Verlegung des Bataillonshauptquartiers von Bidgoraj nach Razin waren Ende Juli Teile der 1. Kompanie nicht nur dort, sondern auch in Kork, Lukow und Kamorowka stationiert worden. Der 1. Zug der 3. Kompanie befand sich ebenfalls im Kreis Razin, und zwar in Czerniki, und der 3. Zug der 2. Kompanie war in Parchew. Diese 5 Züge wurden für die Aktion in Mieczyszcz in Marsch gesetzt. Einige der Polizisten trafen in Mieczyszcz in der Nacht vom 24. auf den 25. August ein, wobei eine Einheit weitere Juden in einem Pferdewagenkonvoi dorthin transportierte. Die meisten Polizisten sammelten sich jedoch unter der Aufsicht von Hauptwachtmeister Kammer am frühen Morgen des 25. August in Razin. Warum Hauptmann Wohlauf zunächst nicht dabei war, klärte sich auf, als der Lastwagenkonvoi auf dem Weg aus der Stadt vor seinem Privathaus anhielt. Zusammen mit seiner jungen Frau, die im 4. Monat schwanger war und sich jetzt einen Uniformmantel über die Schultern gelegt und ein Käppi aufgesetzt hatte, trat Wohlauf aus dem Haus und bestieg einen der Lastwagen. Während Hauptmann Wohlauf vorne auf dem Beifahrersitz Platz nahm, musste ich nun gleichfalls meinen Platz dort räumen, um seiner Ehefrau Platz zu machen, erinnerte sich ein Polizist. Vor seinem Dienstantritt beim Reserve-Polizeibataillon 101 hatte Hauptmann Wohlauf hinsichtlich seiner Karriere einige Schwierigkeiten gehabt. Im April 1940 war er mit dem Polizeibataillon 105 nach Norwegen geschickt worden, doch sein dortiger Vorgesetzter hatte nach einiger Zeit Wohlaufs Ablösung verlangt, da er bei aller Tatkraft und Intelligenz viel zu undiszipliniert und zu sehr von sich eingenommen sei. Wohlauf wurde daraufhin nach Hamburg zurückgeschickt und sein dortiger Vorgesetzter urteilte über ihn, dass er sich nicht genügend für den Dienst an der Heimatfront interessiere und einer strengen Aufsicht bedürfe. Im Frühjahr 1941 wurde Wohlauf dann dem gerade aus Lodz zurückgekehrten Polizeibataillon 101 zugeteilt. Dies war der ersehnte Wendepunkt in seiner Karriere. Nach wenigen Monaten schlug ihn der neue Bataillonskommandeur Major Trapp für eine Beförderung und die Ernennung zum Kompanieführer vor. Wohlauf sei ein guter Soldat, tatkräftig und voller Energie und besitze Führungsqualitäten, schrieb Trapp. Außerdem sei er bestrebt, nach nationalsozialistischen Grundsätzen zu handeln und auf seine Untergebenen in diesem Sinne einzuwirken. Er zeige jederzeit die Bereitschaft, sich rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat einzusetzen. Wohlauf wurde zum Hauptmann befördert, übernahm die Führung der ersten Kompanie und wurde unter Trapp stellvertretender Bataillonskommandeur. Die anderen Polizisten hielten Wohlauf für einen Angeber. Einer erzählte, dass sich der Hauptmann in seinem Wagen stehend wie ein General habe fahren lassen. Ein anderer erklärte, Wohlauf sei abschätzig Klein Rommel genannt worden. Der Personalsachbearbeiter der ersten Kompanie erinnerte sich an Wohlaufs Energie, die Entschiedenheit, mit der er sich für alle Aspekte seines Kommandos verantwortlich fühlte und seine Fähigkeit, ihm übertragene Aufgaben zu erledigen. Der nicht gerade mit Begeisterung tätige Zugführer Buchmann hielt ihn für aufrichtiger und lauterer als Oberleutnant Gnade, der zugegebenermaßen nicht als besonders hoher Vergleichsmaßstab gelten kann, und meinte, Wohlauf sei auch nicht als besonderer Antisemit aufgefallen. Er habe seine Verantwortung als Offizier ernst genommen, sei vor allem aber ein frisch verheirateter, verliebter junger Mann gewesen. Wohlauf hatte für den 22. Juni seine Hochzeit geplant, war dann jedoch von der plötzlichen Abreise des Bataillons nach Polen überrascht worden. Kaum in Bitgoraj angekommen, flehte er Trapp an, ihn für kurze Zeit nach Hamburg zurückkehren zu lassen, damit er seine schwangere Freundin heiraten könne. Trapp lehnte das zuerst ab, gewährte ihm dann aber doch Sonderurlaub. Wohlauf heiratete am 29. Juni und traf bei seinem Bataillon in Polen gerade rechtzeitig zur Aktion von Josefow ein. Sobald seine Kompanie in Radzin stationiert war, ließ er seine junge Frau für die gemeinsamen Flitterwochen dorthin nachkommen. Es ist möglich, dass Wohlauf seine Frau zur Aussiedlungsaktion von Mieczyszczyc mitnahm, weil er von ihr mitten in den Flitterwochen unter keinen Umständen getrennt sein mochte, wie Buchmann meinte. Andererseits wollte der von sich eingenommene, angeberisch veranlagte Hauptmann vielleicht auch nur seiner jungen Frau demonstrieren, dass er Herr über Leben und Tod der polnischen Juden war, um sie so zu beeindrucken. Seine Untergebenen waren eindeutig von Letzterem überzeugt und reagierten alle mit Entrüstung und Empörung darauf, dass eine Frau ihre schrecklichen Taten mit ansehen sollte. Sie besaßen noch so etwas wie Schamgefühl. Als der Konvoi mit Wohlauf, seiner Frau und dem größten Teil der ersten Kompanie in Mieczyszczyc, knapp 30 Kilometer nördlich von Radzin, eintraf, war die Aktion bereits im Gange. Schüsse und Schreie waren zu hören. Die Hilfswilligen und die Sicherheitspolizei hatten begonnen, die Juden zusammenzutreiben. Während Wohlauf genauere Instruktionen einholen ging, mussten seine Männer warten. Nach 20 bis 30 Minuten kam er zurück und erteilte seinen Untergebenen verschiedene Aufträge. Einige schickte er zum Wachdienst an der äußeren Absperrung, die meisten aber teilte er zur Räumungsaktion ein, die gemeinsam mit den Hilfswilligen durchgeführt werden sollte. Sie erhielten den üblichen Befehl, jeden zu erschießen, der zu fliehen versuchte, sowie alle, die für den Marsch zur Bahnstation vor der Stadt zu krank, alt oder schwach seien. Während die Männer noch auf Wohlauf warteten, begegnete ihnen ein Offizier der Sicherheitspolizei, der bereits am frühen Morgen ziemlich stark betrunken war. Und schon bald wurde deutlich, dass dies auch auf die Hilfswilligen zutraf. Sie schossen so häufig und unkontrolliert, dass die Polizisten wiederholt in Deckung gehen mussten, um nicht von Kugeln getroffen zu werden. Überall in den Straßen und Häusern waren die Leichen erschossener Juden zu sehen. Von den Hilfswilligen und den Polizisten getrieben, strömten Tausende von Juden auf den Marktplatz. Hier mussten sie sich hinsetzen oder hinhocken und durften weder aufstehen noch sonst sich bewegen. Aufgrund einer spätsommerlichen Hitzewelle war es an diesem Augusttag so heiß, dass während des stundenlangen Wartens viele Juden einen Kreislaufkollaps erlitten und ohnmächtig wurden. Außerdem wurde auch auf dem Marktplatz weiter geprügelt und geschossen. Angesichts der steigenden Temperaturen hatte Frau Wohlauf, die die Vorgänge aus nächster Nähe beobachtete, inzwischen den Uniformmantel abgelegt und war in ihrem Kleid auf dem Marktplatz deutlich auszumachen. Gegen 14 Uhr wurden die äußeren Wachposten zum Marktplatz beordert und eine bis zwei Stunden später begann der Marsch zur Bahnstation. Sämtliche Hilfswilligen und Polizeikräfte waren im Einsatz, um die Tausenden von Juden dorthin zu treiben. Erschießungen waren wiederum an der Tagesordnung. Die Fußkranken, die nicht mehr weiter konnten, wurden erschossen und am Straßenrand liegen gelassen, sodass Leichen den Weg zur Bahnstation säumten. Dort stand zum Abschluss noch ein schrecklicher Vorgang bevor, die Beladung der Waggons. Während die Hilfswilligen und die Sicherheitspolizisten jeweils 120 bis 140 Juden in die einzelnen Waggons trieben, standen die Reservepolizisten Wache und schauten zu. Ein Augenzeuge sagte aus, wenn es nicht klappen wollte, wurde von ihnen mit Reitpeitschen und Schusswaffen nachgeholfen. Die Verladung war einfach fürchterlich. Es gab ein unheimliches Geschrei der armen Menschen, da diese in 10 oder 20 Waggons gleichzeitig verladen wurden. Der ganze Güterzug war unheimlich lang, er war nicht zu übersehen, es mögen aber 50 bis 60 Waggons, wenn nicht mehr, gewesen sein. Nachdem ein Waggon beladen war, wurden die Türen geschlossen und vernagelt. Sobald alle Waggons verschlossen waren, rückten die Reservepolizisten des Bataillons 101 noch vor der Abfahrt des Zuges eilig ab. Die Räumung des Ghettos von Mijirčić blieb die größte Deportationsmaßnahme, die das Bataillon in der gesamten Zeit seiner Beteiligung an der Endlösung durchführte. In Mijirčić hatten nur 1000 Juden eine vorläufige Arbeitserlaubnis erhalten, mit der man sie so lange im Ghetto zu halten gedachte, bis sie durch Polen ersetzt werden konnten. Insofern waren rund 11.000 Juden von der Deportation betroffen. Später wussten die Polizisten zu berichten, dass im Laufe der Aktion mehrere hundert Juden erschossen worden waren. Wie viele es genau gewesen waren, war ihnen natürlich nicht bekannt. Das aber wussten die überlebenden Juden, die später die Leichen geborgen und begraben hatten. 960 waren von ihnen gezählt worden. In größerem Zusammenhang betrachtet, lässt diese Zahl erkennen, mit welcher Schärfe die Deportation von Mijirčić selbst nach damaligen nationalsozialistischen Maßstäben durchgeführt wurde. Zwischen dem 22. Juli und dem 21. September 1942 wurden 300.000 Juden aus Warschau deportiert. In diesen 2 Monaten wurden den Berichten des Warschauer Judenrats zufolge insgesamt 6.687 Juden erschossen. In Warschau war demnach das Verhältnis von sofort getöteten zu deportierten Juden ungefähr 2:100, während es in Mijirčić 9:100 betrug. Die Juden von Mijirčić gingen nicht wie die Schafe zur Schlachtbank, sondern wurden mit einer solchen Brutalität hingetrieben, dass diese Vorgänge selbst in der Erinnerung der zunehmend abgestumpften und gefühllosen Männer vom Bataillon 101 einen unauslöschlichen Eindruck hinterließen. Von aus den Augen, aus dem Sinn konnte in diesem Fall keine Rede sein. Wie kommt es, dass die Reservepolizisten die Deportationen aus Parchev als relativ ereignislos erinnerten, während sie die Deportation aus Mijirčić, die nur eine Woche später erfolgte, als entsetzlich empfanden? Auf deutscher Seite war der Schlüsselfaktor das Zahlenverhältnis zwischen Tätern und Opfern. In Parchev stellten die Deutschen den über 5000 Juden 2 Ordnungspolizeikompanien und eine hilfswilligen Einheit gegenüber, insgesamt also 300 bis 350 Mann. In Mijirčić, aus dem doppelt so viele Juden deportiert werden sollten, setzten die Deutschen 5 Züge Ordnungspolizei, die örtliche Sicherheitspolizei und eine hilfswilligen Einheit ein, mithin 350 bis 400 Mann. Je größer demnach bei einer Ghettoräumung aufgrund der Zahl der eingesetzten Kräfte die Belastung des Einzelnen war, desto heftiger und brutaler wurde vorgegangen. Die Deportationen aus dem nördlichen Lublin nach Treblinka, die Globocnik aus Ungeduld gleichzeitig mit denen aus dem Warschauer und Radomer Distrikt einzuleiten versuchte, überforderten die Kapazität des Vernichtungslagers. In der zweiten Augusthälfte schwoll die Zahl der Juden, die umgebracht werden sollten, so stark an, dass sich die Leichen, die nicht schnell genug beseitigt werden konnten, türmten. Die überlastete Tötungsmaschinerie kam zum Stillstand. Die Deportationen aus den Distrikten Warschau, Radom und Lublin wurden vorübergehend eingestellt, darunter auch zwei Transporte von Lukow nach Treblinka, von denen der erste für den 28. August vorgesehen war. Globocznik und der für die Beaufsichtigung der Vernichtungslager zuständige Christian Wirth begaben sich rasch nach Treblinka, um das Lager umzuorganisieren. Franz Stangl, der in Sobibor nicht viel zu tun hatte, solange sein Lager aufgrund von Gleisarbeiten höchstens für Transporte aus den umliegenden Orten erreichbar war, wurde nach Treblinka beordert und zum Lagerkommandanten ernannt. Nach einer Woche der Umorganisierung wurden die Deportationen von Warschau nach Treblinka am 3. September und die aus dem Distrikt Radom etwa zwei Wochen später wieder aufgenommen. Dem Reservepolizeibataillon 101 war unterdessen eine kurze Ruhepause vergönnt, da das Morden im nördlichen Abschnitt des Lubliner Distrikts erst gegen Ende September fortgesetzt wurde.